deutsches Märchen. Die erstaunlichen Reisen von Sindbad, Teil 1. Hey, Tuck! Hey, Tick! Darf ich dich etwas fragen? Warum ist dieser Ozean immer so langweilig? Langweilig? Was sagst du? Dies ist der Ort der Abenteuer und furchtlosen Entdecker. Oh, yay, die Abenteuer des Wassers. Die Wellen sind ein Juwel anzusehen. Und diese Reisenden sind so furchtlos und unerschrocken. Na, na, sei nicht so negativ, Tick. Hin und wieder kommt ein Mann, der Mut und Liebe für das Unbekannte zeigt, wie Sindbad. Sindbad? Ja, Sindbad, der Seemann. Kennst du ihn nicht? Warte, lass uns zum Zaubertopf gehen. Seine Reisen sind sehenswert. Nun, das ist nur Wasser. Willst du etwas Abracadabra machen? Abracadabra ist jetzt alt. Schau und lerne. Wasser, Wasser, klar und blau. Zeig uns alles, mach uns schlau. Oh, magisches Wasser, zeig uns die Geschichten von Sindbad, dem Seemann. Willkommen in Bagdad, die Stadt der Nervenkitzel und unseren Sindbad, der Seemann. Sindbad, ich habe gehört, dass du Geschäfte auf einen anderen Markt machst. Ja, Onkel, ich war dumm, all das Geld auszugeben, das mein Vater verdient hat. Ich habe nichts mehr übrig, ich muss weitermachen. Ich werde morgen mit anderen Leuten von Bagdad in See stechen. Sehr gut, Sohn. Gute Reise. Hab eine sichere Fahrt. Und so ging Sindbad zu einer ersten Reise. Sindbad lebte das erste Mal an Bord. Die Brise, der Wind, das frische, blaue Wasser. Es sprach ihn an. Aber langsam wurde es ihm müde. Er wollte unbedingt Land betreten. Aber in der Nähe war keine einzige Insel zu sehen. Als plötzlich... Captain, ich sehe eine kleine Insel. Yeah, Captain Joe! Das Wasser hat mich fertig gemacht. Endlich, Land in Sicht! Diese Insel sieht wunderschön aus. Hey, Sindbad, wohin gehst du? Das Essen ist fertig. Ich komme gleich wieder. Ich möchte mich etwas umsehen. Das ist alles schön, aber ich habe das Gefühl, etwas stimmt nicht. Das Land fühlt sich anders an. Warte! Was ist los? Warum bewegt sich das Land? Ich muss zurück zum Schiff. Sindbad lief mit voller Geschwindigkeit, aber er war so tief im Wald. Es war ein langer Weg zurück. In der Zwischenzeit spürten auch die anderen Kaufleute die Bewegung im Land. Warum bewegt sich die Insel? Hast du das auch gefühlt? Hey, aufwachen! Die Insel bewegt sich. Etwas stimmt nicht. Ja, lass uns zurück zum Schiff gehen. Lauf! Das ist keine Insel. Das ist ein schlafender Wal. Das Feuer hat ihn aufgeweckt. No! Warum schläft der Wal nicht über dem Wasser? Rettet euch! Lauft! Und das ist, was es war. Der Wal hatte so lange geschlafen, dass ein ganzer Wald darüber gewachsen ist. Jeder war so verängstigt, sie wussten nicht einmal, wer auf das Schiff kam und wer zurückgelassen wurde. Sindbad lief so schnell er konnte, aber dann... Wow! Das Land geht weg! Was ist los? Der Wal tauchte ins Wasser und er würde den gesamten Wald mitnehmen. Nein, warte! Sindbad dachte, dass es für ihn vorbei war. Aber das Schicksal hatte etwas anderes im Sinn. Oh, meine Männer! Das Schiff ist weg. Was mache ich jetzt? Ich darf nicht aufgeben. Das Wasser wird mich irgendwo hinbringen. Sindbad treibt Tag und Nacht auf dem Baum. Endlich erreichte er ein Ufer. Er war so müde, dass er sofort einschlief. Als er aufwachte, war er sehr hungrig und durstig. Hier gibt es nichts. Wenn ich überleben will, muss ich versuchen, hier raufzusteigen. Da oben muss etwas sein. Wow, was ist das für ein Ort? Wasser. Oh, meine Güte. Als ich auf dem Schiff war, habe ich Land vermisst. Jetzt bin ich hier und vermisse Wasser. Ich bin so hungrig. Was ist das für ein Geräusch? Pferde. Also müssen hier auch Leute sein. Du bist ein starkes Pferd. Wo ist dein Reiter? Hey, wir haben dich noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin so froh, endlich Menschen zu treffen. Mach dir keine Sorgen, ich bin kein Dieb oder so. Ich habe Hunger, also kam ich in den Wald zum Essen. Ich bin ein Seemann. Ich war auf einer schwimmenden Insel, die tatsächlich ein Wal war, der mich fast ertränkte. Dann habe ich... Ein Wal? Okay. Vielleicht hast du deinen Kopf angeschlagen, mein Freund. Lass uns dir erst etwas zu essen geben. Ich bin sicher, dass ich meinen Kopf gestoßen habe, aber es war ein Wal. Aber ja, etwas essen wäre schön. Und dann hat er mich mitgezogen. Ich meinte, stellt euch vor, all diese Jahre schwamm der Wal mit einem Wald auf seinem Rücken. Ein ganzer Wald. Und dann zwangen ihn eine Handvoll Männer und ein Feuerauter zu tauchen. Ich bin nicht überrascht, dass der Wal wütend war. Ich sage es euch, meine Crew hat mich vermisst, als sie den Anker gezogen haben. Ich kann sie aber nicht beschuldigen. Jeder hatte Angst um sein Leben. Mein Pech, sage ich. Ich war der Einzige, der im Meer versank. Pech? Was redest du? Deine Geschichte ist brillant. Weißt du, dass wir nun einmal im Jahr in diesem Teil der Insel kommen, um die Pferde des Königs zu füttern? Wärst du morgen gekommen, wären wir weg gewesen. Ohne uns hättest du den bewohnten Teil des Landes niemals gefunden. Bewohnter Teil? Na sicher, wo die Leute wohnen. Lass uns dich hinbringen. Unser König wird sich freuen, deine Geschichten zu hören. Die Soldaten brachten Sindbad in den bewohnten Teil der Insel. Es war ein kleines Königreich mit netten Leuten. Sindbad traf den König und erzählte seine Geschichte. Dieses Meer ist voller Überraschungen und Geheimnisse. Du warst ein tapferer Mann. Ich werde meine Männer bitten, gut auf dich aufzupassen. Oh, Eure Hoheit, das ist mehr, als ich mir wünschen kann. Noch heute Morgen dachte ich, ich würde auf dieser Insel sterben. Und hier stehe ich jetzt vor einem großzügigen König. Bitte, lasst mich hilfreich sein. Also, du willst hier deinen Lebensunterhalt verdienen. Ich bin beeindruckt. Hast du nicht gesagt, du bist ein Händler? Gut, dann habe ich den perfekten Job für dich. Warum hilfst du uns nicht, die Waren auf den Transport aufzuzeichnen? Oh, das wäre großartig. Sindbad fühlte sich geehrt, helfen zu können. Immerhin haben sie sein Leben gerettet. Ein paar Wochen vergingen und Sindbad, so wie er ist, langweilte sich bei der Arbeit. Wie komme ich jetzt jemals nach Bagdad zurück? Es ist unwahrscheinlich, dass der König mir ein Schiff leiht, um zurückzufahren. Und wie komme ich überhaupt zurück? Als wenn ich wüsste, wie. Nach allem, was ich weiß, lande ich wieder auf dem Wal. Ich wette, sein Leben ist abenteuerlicher als meins. Einmal, als Sindbad die Ladung aufzeichnete. Also, das gehört zu Sindbad. Warte, Sindbad? Hey, ich kenne dich. Wirklich? Ich denke nicht, dass mein Gesicht so gewöhnlich ist. Diese Ladung gehört einem Händler, den wir auf unserem Schiff hatten. Sindbad der Seemann. Leider haben wir ihn im Meer verloren. Du Gütiger, ich bin Sindbad der Seemann. Und ich bin der König des Landes. Und das war ein sehr schlechter Witz. Ich kenne den König dieses Ortes und ich sage die Wahrheit. Ich weiß von dem Wal. Er taucht ins Wasser und ich trieb her. Ich bin wirklich Sindbad. Oh, ich habe dir nie von dem Wal erzählt. Du sagst die Wahrheit, nicht wahr? Oh, Sindbad, es ist so schön, dich wiederzusehen. Kommst du zurück mit uns? Ja, na sicher. Ich vermisse mein Zuhause. Ich werde mich mit dem König treffen und ihm alles erklären. Du bist ein glücklicher Mann, um nach Hause zurückkehren zu können, Sindbad. Du hast hier sehr hart gearbeitet. Ich werde meine Männer bitten, dir die Bezahlung zu geben und hier behalte es. Gute Reise. Ihr seid sehr freundlich, Eure Hoheit. Und so nahm Sindbad das Schiff und erreichte seine Heimat, seine Leute, Freunde und Familie. Wow, Duck! Dieser Ozean ist definitiv mit Geheimnissen gefüllt. Ein Wald auf einem Wal. Das ist nicht alles, Dick. Weißt du nichts über die Eiergeschichte und die Schlangen? Was? Nein! Sag es mir! Sag es mir! Alles zu seiner Zeit, mein Freund. Jetzt lass uns etwas essen gehen. Ich bin hungrig. Ja, lass uns auf den schlafenden Wal gehen. Was? Nein, so viel will ich jetzt nicht fliegen.